Nadel fährt in deine Vene und du glaubst, das ist gut. Und weich werden deine Beine, doch Mädel, sei auf der Hut. Ja, du merkst es nicht, wie es dich belügt. Und du merkst es nicht, wie es dich betrügt. Du kannst es gar nicht merken in deiner Welt. Und du merkst auch nicht, wie du Stück für Stück fällst. Freunde warnen, hör auf, tu es nicht. Doch du denkst, sie gönnst dir bloß nicht. Kohle beschaffen ist eklig, das magst du nicht. Gehst anschaffen auf dem Babystrich. Ja, du merkst es nicht, wie es dich belügt. Und du merkst es nicht, wie es dich betrügt. Du kannst es gar nicht merken in deiner Welt. Und du merkst auch nicht, wie du Stück für Stück fällst. Dein Körper gezeichnet, zerfallen kalt. So fand man dich unbekleidet im Wald. Der goldene Schuss kam in der Nacht. Der Täter hat ihn dir in die Vene gebracht. Ja, du merkst es nicht, wie es dich belügt. Und du merkst es nicht, wie es dich betrügt. Du kannst es gar nicht merken in deiner Welt. Und du merkst auch nicht, wie du Stück für Stück fällst. An deinem Grab eine einzelne Person. Wer sonst? Ja, wer mochte dich schon? Eine Nutte tot interessiert doch nicht. Schau Maske an auf dem Babystrich. Ja, du merkst es nicht, wie es dich belügt. Und du merkst es nicht, wie es dich betrügt. Du kannst es gar nicht merken in deiner Welt. Und du merkst auch nicht, wie du Stück für Stück fällst. Und du merkst es endlich, wie es dich belügt. Doch merk es endlich, wie es dich betrügt. Doch merk es endlich in deiner Welt. Sonst jeder von euch so verlässt diese Welt. Ja, du merkst es nicht, wie es dich belügt. Und du merkst es nicht, wie es dich betrügt. Du kannst es gar nicht merken in deiner Welt. Und du merkst auch nicht, wie du Stück für Stück fällst.